Musik. eine schreckliche Erfahrung mit äußerst gefährlichen Drogen. Eine schreckliche Erfahrung mit äußerst gefährlichen Drogen. Thank you.

Jemals gesagt hat, Fritz Pinguin, Scheiße, du Afterhöhlenforscher. Diese widerlichen Schimpfwörter aufgegabelt hat. Nirgendwo. Ein paar Mal haben wir sie von Mr. Garrison gehört. Genau. Ich bezweifle, dass Mr. Garrison jemals gesagt hat, Fritz Pinguin, Scheiße, du Afterhöhlenforscher. Kann ich sie mal was fragen? Kann ich sie mal was fragen? will jetzt wissen, woher diese widerlichen Schimpfwörter ausgegraben haben, okay? Nirgendwo. Ein paar Mal haben wir sie von Mr. Garrison gehört. Genau. Ich bezweifle, dass Mr. Garrison jemals gesagt hat, Schwitz, Pinguin, Scheiße, du Afterhöhle-Forte. Ich tanze Cha-Cha wie eine kleine Heulsuse. Ich tanze gern den Cha-Cha. Thank you. Und ich tanze Cha-Cha wie eine kleine Heulsuse. Ich tanze gern den Cha-Cha. Ich tanze Cha-Cha wie eine kleine Heulsuse. Cha-Cha wie eine kleine Heulsuse. Ich tanze gern den Cha-Cha. Hab den rumgeschubst, hab den einen mit der Faust gegeben, dass er hinten gegen die Wand geknallt ist, hab den getreten und dann haben mir die anderen geholfen und haben den mit zusammengetreten und dann haben wir den Rucksack geklaut. Das war mir da so egal zu der Zeit, ich war so dermaßen auf Christel, Das ging gar nicht. We'll be right back.